Der Kreis, der diese Usurpatoren darstellt, ist längst verkleidet. Er hat mit der deutschen Wehrmacht und vor allem auch mit dem deutschen Heer gar nichts zu tun. Es ist ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Ich habe, um endgültig die Ordnung zu schaffen, zum Befehlshaber des Heimatheeres, des Reichsminister Hinder ernannt. Dieses Mal wird nun so abgerechnet, wie die Nationalsozialisten das gewohnt sind.